1. ICH Betrat meinen Garten, mein Broten Schwester, ICH Untiet mein Duftenden Gewürz. ICH es meinen Honig aus der Weben trank meinen Wein so I mein Milch. Est, trinkt und berauschtuk, geliebt. 2. Obwohl ICH schlief, war mein Hörs wach. Plötzlich hort ICH meinen geliebten anklopfen, der rief, offne mir, mein Schwester, mein Freundin, mein Torb, mein Rainer. Denn mein Kopf ist von Taufogt und mein Locken sind wollen achtlicher Trapfen 3. ICH hat mein Gewand bereits abgelegt, why salty ICH es nun wieder ansehen. Mein Fass wären gewaschen, und ICH wollte sie nicht ernüt beschmutzen. 4. Mein geliebter streckte sein Hand durch ein Offnung, woraufhin mein Inners tief von Gefühlen für in bewegt word. 5. ICH stand auf, meinem geliebten die Tür zu offnen, wobei mein Hand und Finger von duftendem Balsam tropten, der auf die Griff des Riegels floss. 6. Als ICH meinem geliebten endlich offnet, war jedoch bereits gegangen und verschwunden. Mir stockte der Atem, als ICH sein Abwesenheit bemerkt. Obwohl ICH in such der und rief, fand ICH in nicht und erhielt kein Antwort. 7. Die Wachter, die in der Stadt patrouillierten, fanden mich, sie schlugen und verwundeten mich zu dem Namen mir die Wachter der Mauern meinen Schleier weg. 8. ICH beschwor Juk, Frauen Jerusalems, falls meinen geliebten findet, was wordet im Dan Berichten. Sagt ihm, dass ICH vor lieb krank bin. 9. Was unterscheidet deinen geliebten von anderen Mannen, du schonster unter den Frauen? Warum bischwörst du an so eindringlich wegen deines geliebten? 10. Mein geliebter ist strahlend weiß und rot, und ist unter zehntausenden herausregend. 11. Sein Haupt gleich dem Reins ten Gold, und sein Locken sind wie Ranken, Schwarz wie ein Rabe. 12. Sein Organ sind wie Torben und Wasserbarken, die in Milch gebadet und perfekt einschfass sind. 13. Sein Wangen sind wie Balsam beat, aus denen Duften Gewürz sprießen, sein Lippen gleichen Lilien, von denen fließend Murray tropft. 14. Sein Hand sind wie Goldin Zylinder, besetzt mit Tarsistein, sein Körper ist ein Kunstwerk aus Elfenbein, das mit Saffron versiert ist. 15. Sein Schenkel sind wie Marmorsohlen, die auf Fassen aus Feingold ruhen. Sein Anblick ist majestätisch wie der Libanon, Erlesen wie Zedden. 16. Sein Mund ist volle Sus, und ist insgesamt von großer Anmut. Das ist mein Geliebter und mein Freund, Frauen Jerusalems.